¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Das Blatt mit jedermanns Namen, der in ganz Athen für tüchtig gehalten wird, in unserem Zwischenspiel vor dem Herzog und der Herzogin zu agieren an seinem Hochzeitstag zu Nacht. Sagt, was ich für einen Part habe und dann weiter. Ihr seid als Pyramus angeschrieben. Was ist Pyramus? Ein Liebhaber oder ein Tyrann? Ein Liebhaber, der sich auf die honetteste Art vor Liebe umbringt. Das wird einige Tränen kosten bei einer wahrhaftigen Vorstellung. Ich will Sturm erregen. Ich will einigermaßen lamentieren. Eigentlich habe ich doch das Recht der Genie zu einem Tyrannen. Ich könnte einen Herkules kostbarlich spielen. Oder eine Rolle, wo man alles kurz und klein schlagen muss. Wenn ich das Gesicht verstecken darf, so gebt mir Thisbe auch. Ich will mit einer terribel feinen Stimme reden. Ah, Pyramus, mein Liebster, schön, lasst mich den Löwen auch spielen. Ich will brüllen, dass es einem Menschen im Leibe wohltun soll, mich zu hören. Ich will brüllen, dass der Herzog sagen soll, nochmal brüllen, nochmal brüllen. Zugegeben, Freunde, wenn wir die Damen so erschrecken, dass sie um ihre fünf Sinne kommen, werden sie unvernünftig genug sein, uns aufzuhängen. Aber ich will meine Stimme forcieren. Ich will euch so sanft brüllen wie ein saugendes Täubchen. Ich will euch brüllen, als wär's eine Nachtigall. Treffen wir uns in dem Schlosswalde beim Mondschein, da können wir recht unverschämt und herzhaft probieren. Gebt euch Mühe, könnt eure Rollen perfekt. Thank you. Hey, Geist, wo geht die Reise hin? Über Täler und Höhen, durch Dornen und Steine, über Gräben und Zäune, durch Flammen und Seen, wandlich, schlüpfig, überall, schneller als des Mondes Ball. Ich, den der Elfenkönigin, jetzt such ich Tropfen Taus hervor und hängende Perlen an jeder Primel Ohr. Leb wohl! Ich gehe, du täppischer Geselle, der Zug der Königin naht auf der Stelle. Der König will sein Wesen nachts hier treiben, warnt nur die Königin, entfernt zu bleiben. Wenn du nicht ganz dich zu verstellen weißt, so bist du jener schlaue Poltergeist, der auf dem Dorf die Dirnen zu erhaschen, zu necken pflegt, der oft bei Nacht den Wanderer irreleitet, dann schadenfroh mit Lachen ihn begleitet. Bist du der Kobold nicht? Du hast's geraten, ich schwärme nachts umher auf solche Taten. Doch nun nach Platz, denn hier kommt Oberon. Ihr meine Königin, wie macht er sich davon? Buena la música. Bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Zusammen. Wie? Oberon hier? Ihr Elfen fort mit mir, denn Zank erhebt sich, weil ich länger hier. Gut, zieh nur hin. Mein guter Puck, komm her. Hol mir die Blume, lieb im Müßiggang. Ich wies dir einst das Kraut. Ihr Saft, geträufelt auf entschlafene Wimpern, macht Mann und Weib in jede Kreatur, die sie zunächst erblicken, toll vergafft. Rund um die Erde zieh ich eine Gürtel in 4x10 Minuten. Hab ich den Saft erst, so träuflich ihn Titania ins Auge. Was sie zunächst erblickt, wenn sie erwacht, sei es Löwe, sei es Bär, Wolf oder Stier, ein naseweiser Aff, ein Pavianchen, sie soll's verfolgen mit der Liebe Sinn. Hast du die Blume? Da ist sie, seht! So treff mich denn vorm ersten Hahnenschrei. Verlasst euch, Herr, auf eures Dieners treu. Titania mit Gefolg. Kommt, einen Ringel, einen Feengesang. Ihr tötet Raupen in den Rosenknospen. Ihr andern führt mit Fledermäusen Krieg. Ihr endlich sollt den Kauz, der nächtlich kreischt, von uns verscheuchen. Singt mich nun in Schlaf. An eure Dienste dann und lasst mich ruhen. Bunte Schlafen zeugen Zähnen, welche Fort von mir, dass ihr euren Gift nicht bringt in der Königin Revier. Dass ihr euren Gift nicht bringt in der Königin Revier, in der Königin Revier, fort von hier. Bunte Schlangen zeigen zünd, Igel, Molche, fort von hier, fort von hier, fort von hier. Nacht hinein mit Mehl und Mais, Singel, Wolzer, Mai, aber Mai, aber Mai, aber Mai. Was kein Spruch, ein Sommer, Schuh, der bei den Herren schädlich sei. Morgen, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Oh, aus der wachen Seen, wähl es dir zum Liebsten schön, seinetwegen Schmacht und Stöhn. Sei es Brummbär, Kater, Luchs, Borsker, Eber oder Fuchs, was sich zeigt an diesem Platz, wenn du aufwachst, wird dein Schatz, sähst du gleich die ärgste Fratz. Lysander und Hermia kommen, sie lagern sich und schlafen. Wer, oh still und Nacht, liegt da in Athenertracht? Hier schläft auch ruhig und gesund das Mädchen auf dem feuchten Grund. Die Arme darf nicht liegen nah dem Schlagetod der Liebe da. Einen Zauber dieses Taus, Flegel, gieß ich auf dich aus. Wachst du auf, so scheuch den Schlummer dir vom Aug der Liebe Kummer. Nun erwach, ich muss davon, denn ich muss zum Oberon. Demetrius und Helena kommen. Lysander, erwachend, erblickt Helena. Das Verwirrspiel beginnt. Handwerker erscheinen. Vielleicht, nachdem sich's fügt. Sprecht, Pyramus, Thisbe tretet auf! Thisbe, wie eine Blum von Giften duftet süß. Düften, Düften, von Düften duftet süß. So tut dein Atem auch, o Thisbe, meine Zier. Doch horch, ich hör ein Stimmen, es ist mein Vater gewiss. Bleibt eine Weile stehen, ich bin gleich wieder hier. Ein seltenes Stück von einem Pyramus. Tispe, zum Henker, ihr müsst jetzt reden. Freilich müsst ihr. Ihr müsst wissen, er geht nur weg, um ein Geräusch zu sehen, das er gehört hat, und wird gleich wiederkommen. Umstrahlt! Umstrahlter Pyramus, an Farbe lilienweiß und rot wie eine Rose auf triumphierendem Strauch, du munterer Juvenil, der Männer Zier und Preis, treu wie das treuste Ross, das nie ermüdet auch. Ich will dich treffen an, glaub mir, bei Nickels Grab. Ninus Grabkerl, aber das müsst ihr jetzt nicht sagen, das antwortet ihr dem Pyramus. Ach, ihr sagt euren ganzen Part auf einmal her, Stichwörter und all den Plunder. Pyramus tretet auf, euer Stichwort ist schon da gewesen, es ist ermüdet auch. Zettel Pyramus mit einem Eselskopf kommt zurück. Oh, gräulich, erschrecklich, es spukt hier, ich bitte euch, Meisters, lauft, Meisters, Hilfe! Zettel, du bist transferiert. Nun jag ich euch und führe euch kreuz und quer, durch Dorn und Busch, durch Sumpf und Wald. Bald bin ich Pferd, bald Eber, Hund und Gär, erscheint als Werwolf und als Feuerwald. Will grunzen, Viren, Wellen, Brummen, Flammen, wie Eber, Pferd, Hund, Bär und Feuer zusammen. Warum laufen Sie weg? Das ist eine Schelmerei von Ihnen. Ich merke wohl, Sie wollen einen Esel aus mir machen. Aber ich will hier nicht von der Stelle. Ich will hier auf- und abspazieren und singen, damit Sie sehen, dass ich mich nicht fürchte. Die Schwalbe, die den Sommer bringt, der Spatz, der zeisig fein, die Lerche, die sich lustig schwingt, bis in den Himmel, nein. Weckt mich von meinem Blumenbett ein Engel. Der Kuckuck, der Grasemück so gern ins Nestchen heckt und lacht darob mit arger Tück und manchen Ehemann neckt. Ich bitte dich, du holder Sterblicher, sing noch einmal. Mein Ohr ist ganz verliebt in deine Melodie. Auch ist mein Auge betört von deiner lieblichen Gestalt. Ich liebe dich, drum folge mir. Ich gebe Elfen zur Bedienung dir. Ihr Elfen, huldigt ihm und neigt euch fein. Kommt, führt ihn hin zu meinem Heiligtume. Mich dünkt von Tränen blinke Lunas Glanz. Und wenn sie weint, weint jede kleine Blume um einen wild zerrissenen Mädchenkranz. Ein Zauber soll des Liebsten Stimme binden. Wir wollen still den Weg zur Laube finden. Thank you. Radio AQP, con música fácil de escuchar. Jetzt fängt mich doch ihr Wahnsinn an zu dauern. Du, lieber Puck, nimm diese fremde Larve vom Kopfe des Gesellen aus Athen, auf dass er mit den anderen hier erwachend sich wieder heimbegebe und alle der Geschichten dieser Nacht nur wie der Launen eines Traums gedenken. Doch löse ich erst die Elfenkönigin. Sei, als wäre nichts geschehen, sieh, wie du zuvor gesehen, so besiegt zu hohem Ruhme, Cynthias Knospe, Amors Blume. Nun, holde Königin, wach auf, Titania! Mein Oberon, was für Gesicht ich sah! Mir schien, ein Esel hielt mein Herz gefangen. Da liegt dein Freund. Wie ist dies zugegangen? Ertön Musik. Da klang schon der Lerche Morgensang. Hüpfen wir denn, Königin, schweigen nach den Schatten hin. Schneller als die Monde kreisen, können wir die Erde umreisen. Theseus und Hippolyta mit Gefolge. Hier schlummert meine Tochter, gnädiger Herr. Dies ist Lysander, dies Demetrius, dies Helena. Ich bin erstaunt, beisammen sie zu treffen. Sie machten ohne Zweifel früh sich auf, den Mai zu feiern und kamen her zu unserer Festlichkeit. Geh, heißt die Jäger, sie mit ihren Hörnern wecken. Musik. ein Glück, dass ich euch traf. Kommt mit zur Stadt, wir wollen dreiselbst drei ein Fest begehen, das ohnegleichen sei. Spiel und Tänze ist kein Schauspiel da. Beliebt es, Eure Hoheit, der Prolog ist fertig. Lasst ihn kommen. Was dies bedeuten soll, das wird euch wundern müssen, bis Wahrheit allerdings bringt an das Licht herführt. Der Mann ist Pyramus, wofern ihr es wollt wissen. Und dieses Fräulein schön ist Thisbe, Glaubt es mir. Der Mann mit Mörtel hier und Kalk, der soll bedeuten, die Wand, die garstige Wand, die ihre Lieb tät scheiden. Der Mann da mit Latern und Hund und Busch von Dorn dem Mondschein präsentiert. Dies grässlich wilde Tier mit Namen Löwe groß. Was noch zu sagen ist, das wird, glaubt mir, fürwahr euch Mondschein, Wand und Löw und das verliebte Paar der Läng und Breite nach, solange sie hier verweilen, erzählen, wenn ihr wollt. In wohlgereimten Zeilen. Pyramus kommt. O Nacht, so schwarz von Farb, o grimm erfüllte Nacht, o Nacht, die immer ist, sobald der Tag vorbei, o Nacht, o Nacht, o Nacht, ach, ach, Himmel, ach, und du, o Wand, o süß und liebenswerte Wand, zeig deine Spalte mir, dass ich da durch mag sehen. Hab Dank, du gute Wand, der Himmel lohn es dir. Jedoch, was seh ich dort? Tispe, die seh ich nicht. O böse Wand, durch die ich nicht seh meine Zier, verflucht sein deine Stein, dass du so äffest mich. Tispe tritt auf. O Wand, du hast schon oft gehört das Seufzen mein, mein schönsten Pyramus, weil du so trennst von mir. Mein roter Mund hat oft geküsset dein Stein mit Kalk und Haar gekittet auf in dir. Ein Stimm, ich sehn du. Ich will zur Spalt und schauen, ob ich nicht hören kann meiner Tispe Antlitz klar. Tispe! Dies ist mein Schatz, mein Liebster ist's für wahr. O, küss mich durch das Loch von dieser garstigen Wand. Mein Kuss trifft nur das Loch, nicht deiner Lippenrand. Willst du bei Nickels Grab heut Nacht mich treffen an? Sei's lebend oder tot, ich komme, wenn ich kann. Wand, Pyramus und Tispe ab. Löwe und Mondschein treten auf. Ihr Fräulein, deren Herz fürchtet die kleinste Maus, die in monströser Gestalt tut auf dem Boden schweben, mögt itzo zweifelsohn erzittern und erbeben, wenn Löwe, rau von Wut, lässt sein Gebrüll heraus. Dies ist ja Nickels Grab, wo ist mein Liebster denn? Der Löwe zerreißt den Mantel der Tispe, Tispe und Löwe ab. Pyramus kommt zurück. Ich dank dir, süßer Mond, für deine Sonnenstrahlen, die also hell und schön den Erdenball bemalen. Doch halt, o Pein, was soll dies sein? Was für ein Graus ist dies? Auch siehst du noch, o schweres Joch, mein Herz, mein Liebchen süß, dein Mantel gut, befleckt mit Blut. Ihr Furien, kommt im Trab herbei und recht und löscht und brecht den Lebensfaden ab. Warum denn, o Natur, tatst du den Löwen bauen? Weil solch ein schnöder Löw mein Lieb hat defloriert. Sieh, welche ist, nein, wahr, die schönste aller Frauen, die jedes Tages Glanz mit ihrem Schein geziert. Komm, Tränenschar, aus Schwert durchfahr die Brust dem Pyramo, die linke hier, wo's Herz hüpft mir, so sterb ich denn, so, so. Nun, tot ich bin, der Leib ist hin, die Seel speist Himmelsbrot. O Zung, lisch aus, Mond, lauf nach Haus. Nun tot, tot, tot, tot, tot. Thank you. Schläfst du, mein Kind? Steh auf, geschwind! Wehtäubchen, bist du tot? Oh, sprich, oh, rege dich! Ah, tot ist er, oh Not! Dein Lilienmund, dein Auge rund, wie Schnittlauch frisch und grün, dein Kirschennas, dein Wangenblas, die wie ein Goldlack blühen, soll nun ein Stein bedecken fallen. Oh, klopf, mein Herz, und brich! Ihr Schwestern drei, kommt, kommt herbei und leget Hand an mich. Zum nicht ein Wort, nur Dolch, mach fort, zerreiß des Busens Schnee! Lebt wohl, ihr Herr, ich scheide gern. Ade, ade, ade. Beliebt es, Euer Hoheit, den Epilog zu sehen oder ein Bergomasker Tanz zu hören? Keinen Epilog, ich bitte euch. Euer Stück bedarf keiner Entschuldigung. Entschuldigt nur nicht. Wenn alle Schauspieler tot sind, braucht man keinen zu tadeln. Kommt, euren Bergomasker Tanz! Den Epilog lasst laufen! Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Freunde, noch 14 Tag lang soll die Festlichkeit sich nachts erneuern mit Spiel und Lustbarkeit. Den Mond, durstig brüllt im Forst der Tiger. Jetzt, mit schwerem Dienst verschont, schnarcht der arbeitsmüde Pflüger. Jetzt so schmaucht der Brand im Herd und das Käuzchen kreischt und jammert, dass der Krank es ahnend hört und sich fest ans Kissen klammert. Jetzt so gähnt Gewölb und Grab und entschlüpft den kalten Mauern, sieht man Geister auf und ab, sieht am Kirchhofszaun sie lauern. Und wir, Elfen, schwärmen jetzt so. Keine Maus störe dies geweihte Haus. An komm ich mit Besenreiß, Flur zu fegen, blank und weiß. Bei des Feuers mattem Flimmern, Geister, Elfen, stellt euch ein. Tanzet in den bunten Zimmern manchen leichten Ringelrein. Singt nach meiner Lieder weise, singet, hüpfet, lose, leise. Wirbelt mir mit zarter Kunst eine Not auf jedes Wort, Hand in Hand mit Feengunst, singt und segnet diesen Ort. Das Feuer des Wortes. Tageswiederkehr, Elfen schwärmt im Haus umher. Kommt zum besten Brautbett hin, dass es Heil durch uns gewinn. Das Geschlecht, entsprossen dort, sei gesegnet, immerfort. Jedes der drei Paare sei ewiglich im Leben treu. Ihr Geschlecht soll nimmer schänden die Natur mit Feindeshänden. Und mit Zeichen schlimmer Art, Muttermal und Hasenschar, werde durch des Himmels Zorn ihnen nie ein Kind geboren. Elfen, sprengt durchs ganze Haus Tropfen heiligen Wiesentaus. Jedes Zimmer, jeden Saal, weiht und segne allzumal. Friede sei in diesem Schloss und sein Herr ein Glücksgenoss. Nun genug, fort im Sprung, trefft mich in der Dämmerung. Wenn wir Schatten euch beleidigt, oh so glaubt, und wohl verteidigt sind wir dann. Ihr alle Schier habet nur geschlummert hier und geschaut in Nachtgesichten eures eigenen Hirnes dichten. Wollt ihr diesen Kindertand, der wie leere Träume schwand, liebe Herren, nicht gar verschmähen, sollt ihr bald was Besseres sehen. Das Spiel zu enden, begrüßt uns mit gewogenen Händen.